Meine Suche in der Antarktis und im Himalaya. Die Enthüllungen all dessen bergen nun schon keine Gefahr mehr in sich, denn sowohl die demokratische als auch die marxistische Welt, die ja zusammen eine einzige Welt ausmachen, wissen darüber genau Bescheid. Sie sind jedoch außerstande, etwas dagegen zu unternehmen. Nach 1945 waren sie plötzlich wie gelähmt. In meinem Buche »Stimmen aus dem ewigen Eise« berichte ich von meiner Reise in die Antarktis, wo ich auf der Suche nach der Oase war, ohne zu erwähnen, was der eigentliche Zweck dieser Reise war, nämlich Kenntnisse über den polaren Zugang zum Erdinneren zu gewinnen. Und in dem Buche »Die Schlange des Paradieses« schildere ich meine Suche nach dem Ashram der Siddhas im Himalaya, das sich ebenfalls unterirdisch im Berge Kailasa in einer völlig entlegenen Gegend befindet, wo gleichfalls der Wohnsitz der Meister meines Meisters ist. Heute aber weiß ich, dass sich das alles im Innern der Erde befindet und unmittelbar mit einem Gestirn, dem unsrigen, dem Stern Luzifers, dem Morgenstern, verbunden ist. Im Kalimpong, vor den Toren Tibets, begegnete ich einem Manne, der mir im Verlaufe der kurzen, mit ihm verbrachten Zeit versicherte, dass der Orden auf die Angelegenheiten der jüngsten und auch längst vergangener weltgeschichtlicher Ereignisse Einfluss ausübt und Verbindung dazu unterhält. Mehr wusste er darüber nicht zu sagen. Dieser Mann verschwand dann. Der Orden ist ebenfalls untergetaucht, verschwunden, unsichtbar geworden. Auch mein Meister ist fortgegangen. Und alles das, was verblieben ist, ist ein Traum. Und so habe ich diesem Traum folgend gelebt, ganz eingenommen von gewaltigen Archetypen, gleichzeitig auch ein Gefangener des Mythos. Sollte ich ebenfalls ein Opfer von geistigen Schöpfungen geworden sein? Wer weiß es? Ich werde mein Leben so weiterführen bis zum Ende, bis sie sich in der äußeren Welt erfüllen oder bis sie mich in ihrem Feuer zerstören oder aber in ihrem Sonnenwagen entheben, um in die große Armee der Helden in der ewigen Kreisung zurückzukehren, in der ewigen Wiederkehr, wenn einst der Lorbeer wieder blühen wird, wie es die eingeweihten Katara bezeichnen würden. Die hohle Erde. Bevor ich darauf eingehe, die Argumente und Theorien derjenigen, die an eine hohle Erde glauben, darzulegen, ist es wichtig zu klären, dass ich in alledem lediglich die Wiederholung oder Wiedergeburt einer uralten Idee sehe, wie sie in vielen Mythen und Legenden, welche für die Menschheit von wesentlicher Bedeutung sind, zum Ausdruck kommt, was ich im Verlaufe dieser Arbeit klarlegen und beweisen werde. Die nachfolgend aufgeführten wissenschaftlichen Begründungen sind ohne wesentliche Bedeutung, wenn es auch ganz interessant ist, sie hier als Kuriosa oder Extravaganzen bekannt zu geben. Die Wahrheit in alledem sehe ich in der Verkörperung eines Archetypus in einem mehr platonischen als jungianischen Sinne. Hier hat man nämlich etwas zu psychologisieren unternommen, was eher von außergewöhnlichem Ursprung, was eher autonom ist. Als ob sie unter dem Druck einer unwiderstehlichen Kraft stünden, bewegen sich die Mythen immer in Richtung auf Hyperborea zu, sozusagen in Richtung auf die Pole und auf die dort erfolgende Wiederbelebung oder apollinische Verjüngung des Sonnenhelden. Die Wiederauferstehung Hitlers verläuft in dieser polaren, unterirdischen Richtung. Die antarktischen Oasen werden zum Zentrum eines idealen Ganzen, einer Göttlichkeit von Wärme inmitten des Eises. Ein uneinnehmbares Zentrum. Dieses Buch kreist um das Thema jener erhabenen Doppelsinnigkeit, wie sie in dem hermetischen Gesetz »Wie oben, so unten« zum Ausdruck kommt. Deshalb wird alles möglich sein. Der Archetyp, das Symbol, muss sich nur in den höchsten Himmeln sowie in den tiefsten Höllen inkarnieren können. Nietzsche sagte, damit ein Baum mit seinem Wipfel in den Himmel reicht, muss er mit seinen Wurzeln bis in die Hölle hinabtauchen. Es ist somit wirklich alles möglich, weil sich ja der Archetyp in der gesamten Schöpfung wiederholt, fortpflanzt und sich jeweils mit neuer Materie bekleidet darstellt. A priori kann also überhaupt nichts in Abrede gestellt werden, weder die Möglichkeit, dass die Erde hohl ist, noch das Überleben Hitlers, noch die UFOs, denn bei alledem handelt es sich um archetypische Wahrheiten. In diesem Sinne sind auch die meisten der in diesem Buche erwähnten Lehrmeinungen und Doktrinen aufzufassen, welche aus einem Geiste hoher Symbolik, aus der unvermeidbaren Zweiheit verdünnter Luft der archetypischen Sphäre kommen, woraus ihre unwiderstehliche Gestaltungskraft, ihre Macht der Besitzergreifung und der Verwirklichung auf Erden herrühren, ihr Wille zur Macht, ihre Magie, ihre Sinngebung. Im gleichen Jahre, in welchem ich auf der Suche nach dem geheimen Zugang ins Erdinnere meine Reise in die Antarktis unternahm, trat auch der nordamerikanische Admiral Richard Byrd eine Reise zum Nordpol an. Und zum ersten Male konnte man nun wirklich Nordpol sagen, denn es steht fest, dass bisher noch niemand in der Lage war, die Pole, die ja keine auf der Erdoberfläche genau festliegenden geografischen Punkte sind, zu erreichen, da diese ja nicht außen, sondern innerhalb der Erde liegen. Die Erde ist in ihre beiden Extreme gespalten und nach innen gekrümmt, sodass jemand, der den 83. Breitengrad Nord oder Süden überschreitet, sich, ohne es zu bemerken, im Inneren des Planeten befindet. Die Schwerkraft ruht in der Mitte der Erdrinde, die eine Dicke von 800 Meilen hat. Jenseits davon ist Luft, die innere Erdhöhlung. Auf der Rückseite der Erdrinde dürfte es Kontinente und Meere, Wälder, Berge und Flüsse geben, die von einer längst vergangenen Zeit dorthin gelangten, überlegenen Rasse bewohnt werden, welche man als die legendären Hyperborea kennt. Ihre Zivilisation ist viel weiter fortgeschritten als die auf der Oberfläche der Erde. Einige ihrer geistigen Führer unterhalten mit einigen wenigen von hier die Verbindung aufrecht. Dort befindet sich also das untergegangene Agarthi und Shambhala. Agarthi bedeutet im Sanskrit unerreichbar, unnahbar, von dem die Templer und Mongolen als dem Sitz des Königs der Welt, dem Sitz des Königsreiches des Priester Johann sprechen und auch der symbolische Orient der Templer und der echten Rosenkreuzer. Dorthin haben sich also die unbekannten Führer dieser beiden Orden sowie die Organisation eines esoterischen Hitlerismus begeben. Und von dort aus hat Hitler wohl Anweisungen erhalten. Vielleicht ist das jenes uneinnehmbare Paradies, auf das sich Admiral Dönitz bezieht. Seinen Seeleuten wird man die Erlaubnis zum Eintritt erteilt haben, sodass sie unter der großen Eisbarriere oder durch wiederentdeckte geheime Durchgänge hindurchfahren konnten. Hier in der Antarktis fand auch die Kalösch Eingang und auch den Ausgang, ebenso die Wafeln, das Phantomschiff der Arktis. Von hier aus waren in längst vergangenen Zeiten die Zigeuner und die Eskimos verstoßen worden. Die Eskimos singen heute noch. Sie sind groß und furchteinflößend, die Menschen im Erdinnern. Von Zeit zu Zeit verirren sich Mammute nach draußen und werden dann sofort erfroren aufgefunden. Und hier entstehen aus dem Süßwasser der Flüsse der inneren Erde die Eisberge. Das Klima im Erdinnern ist gemäßigt, so wie es auf der äußeren Erde vor der Achsverschiebung und dem Polsprung war. Das heißt, dort herrscht noch das goldene Zeitalter. Das Zeitalter der Sonne vor. Im Mittelpunkt des inneren Hohlraumes befindet sich eine Sonne, die kleiner ist als die äußere. Da die Schwerkraft innen geringer ist, entstehen gigantische Körperformen und man verzeichnet eine enorme Langlebigkeit. Hitler lebt noch und er ist verjüngt. Wer dorthin kommt, der gewinnt den Eindruck, als ob er in die Ewigkeit gelangt sei, in einen verzauberten Kontinent, in den Himmel. Mein Meister sagte mir, in den Tiefen, dort wo sich der Tempel des Ordens befindet, existiere eine dauernde Lichtquelle, eine immerwährende Beleuchtung durch ein uns unbekanntes weißes Licht, bei dem es sich jedoch nicht um Elektrizität handle. Die ersten, von denen aus unserer Zeit gegen Ende des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts über die innenhohle Erde Veröffentlichungen vorlegten, waren die Nordamerikaner. Auch ein Großvater Darwins, Erasmus Darwin, äußerte sich darüber in einem seltsamen Buche das vergoldete Geheimnis. Den Alten war die Wirklichkeit noch bekannt. In den Geheimlehren der Druiden spricht man vom Innern der Erde, in das die Führer der Hyperborea verschwanden. Das Fegefeuer des heiligen Patrick von Irland ist eine keltische Rückerinnerung an die druidische Esoterik. Die Reise des Pythias von Massalia oder Marseille, die ca. 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung unternommen wurde, dürfte zum Ziel gehabt haben, den polaren Zugang unter der Eisdecke zum Ultima Thule zu finden, von dem die Griechen wussten, dass es verschwunden war. Es war dies eine ebenso heimliche Reise in die Antarktis wie die meine, die ich 2500 Jahre später unternahm. Auch die Templer kannten das Geheimnis der hohlen Erde und enthüllten es in ihrem hermetischen Kreis.